Deutschlandfunk. Hörspiel. Eine Romanbibliothek der rigorosesten Auswahl. Und beschränkte man sie auf ein Dutzend Bände, auf 10, auf 6, sie dürfte Effi Briest nicht vermissen lassen. So hat es Thomas Mann zum 100. Geburtstag Theodor Fontanes im Berliner Tagblatt vom 25. Dezember 1919 formuliert. Auch 100 Jahre später hat Thomas Manns Urteil immer noch Bestand. Fontanes Effi Briest, diese Schwester von Flauberts Madame Bovary und Tolstois Anna Karenina, ist eine der bewegendsten Frauengestalten der Literatur. Wie sie aufbegehrt und schließlich den Zwängen und Konventionen der Gesellschaft unterliegt, wird von Theodor Fontane so unaufgeregt, ohne jedes Pathos, aber mit feiner Ironie geschildert, dass der Fall Effi Briest uns immer noch angeht. Ungezählt die Verfilmungen und Dramatisierungen des Stoffs. Für die Hörspielbühne hat der Theaterregisseur Rudolf Nölte 1974 eine großartige Effi Briest inszeniert. Mit Cordula Tranto in der Rolle der Effi Briest und Paul Edwin Roth als Erzähler. Wir bringen heute den zweiten Teil der vierteiligen Produktion. Die Familie Briest lebt auf Hohen Cremmen bei Rathenow, unweit Berlin. Die 17-jährige Tochter Effi, das einzige Kind, ist mit dem 38-jährigen Gerd von Innstetten, Landrat im Badeort Kessin in Pommern, verheiratet worden. Ein vortrefflicher Mann, korrekt, rücksichtsvoll. Doch hat er für die kindlich temperamentvolle Effi auch, wie sie sagt, sowas Fremdes. Fremd für sie, getrennt vom Elternhaus und von ihren Freundinnen, der Tochter des Hohen Cremmener Pastors, Hulda Niemeyer, und den Töchtern des Kantors Jahnke, Hertha und Bertha, ist auch die neue Umgebung, das landrätliche Haus und die Bewohner Kessins. Innstettens Köchin Johanna und der Apotheker Dr. Gieshübler sind ihre einzigen Gesprächspartner, besonders da Innstetten häufig auf Dienstreisen ist, nach Berlin oder zu Bismarck nach Varzin. Sonst nur noch der Neufundländer Rollo. Am 3. Oktober hatte die Hochzeit in Hohen Cremmen stattgefunden. Am 14. November, nach einer Hochzeitsreise, die bis Capri und Sorrent geführt hatte, waren Effi und Gerd von Innstetten in Kessin eingetroffen. Die musikalische Soiree bei Gieshübler hatte Mitte Dezember stattgefunden. Gleich danach begannen die Vorbereitungen für Weihnachten. Am Tage vor Heiligabend trafen Geschenke von den Eltern ein und mit in die Kiste waren allerhand Kleinigkeiten aus dem Kantorhaus gepackt. Birnen von einem Baum, den Effi und Jahnke vor mehreren Jahren gemeinschaftlich okuliert hatten. Und dazu braune Puls- und Kniewärmer von Bertha und Hertha. Hulda schrieb nur wenige Zeilen, weil sie, wie sie sich entschuldigte, für X noch eine Reisedecke zu stricken habe. Was einfach nicht wahr ist. Ich wette, X existiert gar nicht. Dass sie nicht davon lassen kann, sich mit Anbietern zu umgeben, die nicht da sind. Und so kam Heiligabend heran. Innstetten selbst baute auf für seine junge Frau. Der Baum brannte. Auch eine Krippe war da mit hübschen Transparenten und Inschriften, deren eine sich in leiser Andeutung auf ein dem Innstettenschen Hause für nächstes Jahr bevorstehendes Ereignis bezog. Der erste Feiertag war Kirchtag. Am zweiten war man bei Borkes draußen. Am Silvester war Ressourcenball, auf dem Effi nicht fehlen durfte und auch nicht wollte. Denn der Ball gab ihr Gelegenheit, endlich einmal die ganze Stadtflora beisammen zu sehen. Gieshübler, der wie alles so auch ein Treibhaus hatte, schickte Kamelien. Und Innstetten, so knapp bemessen die Zeit für ihn war, fuhr am Nachmittag noch über Land nach Pappenhagen, wo 3 Scheunen abgebrannt waren. Es war ganz still im Hause. Effi zog sich in ihr Schlafzimmer zurück, um an die Mama zu schreiben, der sie für Weihnachtsbrief und Weihnachtsgeschenke bis dahin bloß in einer Karte gedankt, sonst aber seit Wochen keine Nachricht gegeben hatte. Kessin, 31. Dezember. Meine liebe Mama, es wird nun wohl ein langer Schreibebrief werden, denn ich habe die Karte rechnet nicht lange nichts von mir hören lassen. Als ich das letzte Mal schrieb, steckte ich noch in den Weihnachtsvorbereitungen. Jetzt liegen die Weihnachtstage schon zurück. Innstetten und mein guter Freund Gieshübler hatten alles aufgeboten, mir den Heiligen Abend so angenehm wie möglich zu machen. Aber ich fühlte mich doch ein wenig einsam und bangte nach euch. Überhaupt so viel Ursache, ich habe froh und glücklich zu sein. Ich kann ein Gefühl des Alleinseins nicht ganz loswerden. Ich bin aber sicher, dass es alles besser werden wird, wenn unser Hausstand sich mehr belebt. Und das wird der Fall sein. Meine liebe Mama, was ich neulich andeutete, das ist nun Gewissheit. Und Innstetten bezeigt mir täglich seine Freude darüber. Wie glücklich ich selber im Hinblick darauf bin, brauche ich nicht, das zu versichern. Schon weil ich dann Leben und Zerstreuung um mich her haben werde. Oder wie Gerd sich ausdrückt, ein Liebesspielzeug. Mit diesem Wort wird er wohl recht haben. Aber er sollte es lieber nicht gebrauchen, weil es mir immer einen kleinen Stich gibt und mich daran erinnert, wie jung ich bin und dass ich noch halb in die Kinderstube gehöre. Diese Vorstellung verlässt mich nicht. Gerd meint, es sei krankhaft. Bis in den Sommer hinein werden wir auf das frohe Ereignis zu warten haben. Ich denke, die ersten Julitage. Dann musst du kommen oder noch besser, sobald ich einigermaßen wieder bei Wege bin, komme ich, nehme hier Urlaub und mache mich auf nach Hohenkrem, wie ich mich darauf freue und auf die havelländische Luft. Hier ist es fast immer rau und kalt und dann jeden Tag eine Fahrt ins Luch, alles rot und gelb und ich sehe schon, wie das Kind die Hände danach streckt. Es wird doch wohl fühlen, dass es eigentlich da zu Hause ist, denn unser landrätliches Haus, so viel Hübsches und Apartes es auch hat, ist eigentlich gar kein richtiges Haus, sondern nur eine Wohnung für zwei Menschen. Wir haben nicht einmal ein Esszimmer, wir haben freilich Räumlichkeiten im ersten Stock, aber die würde ich Rumpelkammern nennen. Wenn sich etwas gerumpelt daran vorfände, sie sind aber ganz leer. In ein solches Haus, so hübsch es sonst ist, ist es sonderbarerweise gemütlich und unheimlich zugleich, kann ich dich nicht einladen. Manchmal glaube ich sogar, ist es ein Spukhaus. Ich beschwöre dich übrigens, mir auf diese Mitteilung nicht zu antworten, denn ich zeige Innstetten immer eure Briefe und er wäre außer sich, wenn er erführe, dass ich dir das geschrieben habe. Er verlangt von mir, ich solle das alles als alten Weiberunsinn ansehen und darüber lachen, das kann ich aber nicht. Ich weiß, Einbildungen sind das Schlimmste, mitunter schlimmer als alles. Nun weißt du, warum ich kommen will, wenn es erst soweit ist. Ach, wäre es nur erst soweit, es sind so viele Gründe, warum ich es wünsche. Heute Abend haben wir Silvesterball und Gieshübler, der einzig nette Mensch hier, hat mir Kamelien geschickt. Ich werde doch vielleicht tanzen. Unser Arzt sagt, das würde mir nichts schaden, im Gegenteil. Und Innstetten, was mich fast überrascht hat, auch eingewilligt. Und dann Grüße und Küsse, Papa und all die anderen. Lieben Glück auf zum neuen Jahr, deine Effi. Der Silvesterball dauerte bis in den frühen Morgen. Effi wurde ausgiebig bewundert, freilich nicht ganz so anstandslos wie das Kamelienbukett, von dem man wusste, dass es aus dem Gieshüblerschen Treibhaus kam. Im Übrigen blieb auch nach dem Silvesterball alles beim Alten. Kaum, dass Versuche gesellschaftlicher Annäherung gemacht worden wären, so kam es denn, dass der Winter als recht lange dauernd empfunden wurde. Besuche seitens der benachbarten Familien fanden nur selten statt. Und dem pflichtschuldigen Gegenbesuch ging in einem halben Trauerton jedes Mal die Bemerkung voraus. Ja, Gerd, wenn es durchaus sein muss. Aber ich vergehe vor Langeweile. Es hätte mit Freude, Zerstreuung und auch nur leidlichem sich behaglich fühlen manchmal recht schlimm gestanden, wenn Gieshübler nicht gewesen wäre. Der sorgte für Effi mit allerhand Blättern und Zeitungen, in denen die betreffenden Stellen angestrichen waren. Meist eine kleine, feine Bleistiftlinie, mitunter aber auch dick mit Blaustift und dann Ausrufungs- oder Fragezeichen daneben. Er schickte auch Feigen, Datteln, Schokolade und wenn etwas besonders Schönes in seinem Treibhaus blühte, so brachte er es selbst und hatte dann eine glückliche Plauderstunde mit der ihm so sympathischen jungen Frau, für die er alle schönen Liebesgefühle durch und nebeneinander hatte, die des Vaters und Onkels, des Lehrers und Verehrers. Effi war gerührt von dem allen. Aber es kam mir dabei auch zum Bewusstsein, wenn auch unklar, was ihr in ihrer Ehe eigentlich fehlte. Anregungen, kleine Aufmerksamkeiten. Innstetten war lieb und gut, aber ein Liebhaber war er nicht. Er hatte das Gefühl, Effi zu lieben, und das gute Gewissen, dass es so sei, ließ ihn von besonderen Anstrengungen absehen. Es war fast zur Regel geworden, dass er sich abends aus dem Zimmer seiner Frau in sein eigenes zurückzog. Ich habe da noch eine verzwickte Geschichte zu erledigen. Und damit ging er. Die Portiere blieb freilich zurückgeschlagen, sodass Effi das Blättern in dem Aktenstück oder das Kritzeln seiner Feder hören konnte. War er damit durch, so bat er Effi, dass sie was spiele. Aus Lohengrin oder aus der Walküre. Denn er war ein Wagner-Schwärmer. Was ihn dazu geführt hatte, war ungewiss. Einige sagten seine Nerven. Denn so nüchtern er schien, eigentlich war er nervös. Um 10 war Innstetten dann abgespannt und er ging sich in ein paar wohlgemeinten, aber etwas müden Zärtlichkeiten, die sich Effi gefallen ließ, ohne sie recht zu erwidern. So verging der Winter. Der April kam und in dem Garten hinter dem Hof begann es zu grünen, worüber sich Effi freute. Sie konnte gar nicht abwarten, dass der Sommer komme, mit seinen Spaziergängen am Strand und seinen Badegästen. Wenn sie so zurückblickte, der Trippelli-Abend bei Gieshüble und dann der Silvesterball, ja, das ging. Das war etwas Hübsches gewesen. Aber die Monate, die dann gefolgt waren, die waren so monoton gewesen. Immer das Alleinsein und so gar nicht zu leben. Kannst du dir denken, Mama, wenn ich in der Nacht aufwache, dann horche ich mitunter hinauf. Ob ich oben in der Rumpe kann man nicht Schuhe schleifen hören. Wenn alles still bleibt, so bin ich fast enttäuscht und sage mir, wenn es doch nur geschehen und nicht zu arg und nicht zu nah. Meine liebe Mama. Das war im Februar, als Effi so schrieb. Und nun war beinahe Mai. Man hörte die Finken schlagen. Die Störche kamen und einer schwebte langsam über ihr Haus hin und ließ sich dann auf einer Scheune nieder. Das war seine alte Raststätte. Auch über dieses Ereignis berichtete Effi, die jetzt überhaupt häufiger schrieb. Etwas, meine liebe Mama, hätte ich beinahe vergessen, den neuen Landwehrbezirkskommandeur, den wir nun schon beinahe 4 Wochen hier haben. Sein Vorgänger war ein Gräuel von schlechten Manieren und zum Überfluss auch noch immer schlecht bei Kasse. Wir haben all die Zeit über unter ihm gelitten, Innstetten noch mehr als ich. Und als wir Anfang April hörten, ein neuer sei da, da fielen wir uns in die Arme, es könne uns noch nichts Schlimmes mehr in diesem lieben Kässchen passieren. Krampas ist verheiratet, 2 Kinder von 10 und 8 Jahren, die Frau ein Jahr älter als er, also sagen wir 45. Aber mit der Frau kann es nichts werden, sie ist immer verstimmt, beinahe melancholisch und das alles aus Eifersucht. Er, Krampas, soll nämlich ein Mann vieler Verhältnisse sein, ein Damenmann, etwas, was mir immer lächerlich ist. Beide waren vor 14 Tagen bei uns, um uns ihren Besuch zu machen, es war eine sehr peinliche Situation. Denn die Frau beobachtete ihren Mann so, dass er in eine halbe und ich in eine ganze Verlegenheit kam, dass er selbst sehr anders sein kann, ausgelassen und übermütig. Davon überzeugte ich mich, als er vor 3 Tagen mit den Städten allein war und ich von meinem Zimmer her dem Gang ihrer Unterhaltung folgen konnte. Nachher sprach auch ich in vollkommener Kavalier, ungewöhnlich gewandt, aber die Frau... Ohne sie geht es natürlich nicht und mit ihr erst recht nicht. Effi hatte ganz recht gehabt und es kam wirklich zu keiner weiteren Annäherung mit dem Krampasschen Paar. Am Morgen des 3. Juli stand neben Effis Bett eine Wiege. Dr. Hannemann patschelte der jungen Frau die Hand. Ein Mädchen. Naja, aber das andere kann ja nachkommen. Der 15. August wurde für den Taufakt festgesetzt. Natürlich in der Kirche. Nachdem der barmherzige Gott eure Anni nun zur Taufe hat kommen lassen, so ermahne ich euch alle, namentlich aber seine Eltern und Taufpaten, dass ihr auf euer Herz und Gewissen nehmt, was ihr ihm schuldig seid. Das sich anschließende Festmahl, weil das landrätliche Haus keinen Saal hatte, fand im Hotel am Bollwerk statt. Pastor Lindequist ließ Mutter und Kind in einem liebenswürdigen und allseitig bewunderten Toast leben. Danach nahm der alte Herr von Borke das Wort, um Innstetten leben zu lassen. Es sind schwere Zeiten, in denen wir leben. Auflehnung, Trotz, Indisziplin, wohin wir blicken. Aber solange wir noch Männer haben, und ich darf hinzusetzen, Frauen und Mütter. Hierbei verbeugte er sich mit einer eleganten Handbewegung gegen Effi. Solange wir noch Männer haben wie unseren Innstetten, den ich stolz bin, meinen Freund nennen zu dürfen, solange geht es noch. Damit zwingen wir es und zertreten dem Drachen der Revolution das giftige Haupt. Die Katholiken, die wir, auch wenn wir sie bekämpfen, achten müssen, haben den Felsen Petri. Wir aber haben unseren Bismarck, den Rocher de Bronze. Innstetten, erlebe hoch! Innstetten dankte ganz kurz. Effi sagte zu dem neben mir sitzenden Major von Krampas, dass mit dem Felsen Petri sei wahrscheinlich eine Huldigung gegen ihr katholisches Kindermädchen gewesen. Sie werde den alten Justizrat nachher fragen. Krampas nahm diese Bemerkung unerklärlicherweise für ernst und riet von einer Anfrage bei dem Justizrat ab. Ich habe sie doch für einen besseren Seelenleser gehalten. Bei schönen jungen Frauen, die noch nicht 18 sind, scheitert alle Lesekunst. Sie verderben sich vollends. Sie können mich eine Großmutter nennen. Aber Anspielungen darauf, dass ich noch nicht 18 bin, das kann Ihnen nie verziehen werden. Als man von Tisch aufgestanden war, kam der Spätnachmittagsdampfer die Cassine herunter und legte an der Landungsbrücke gegenüber dem Hotel an. Effi saß mit Krampas und Gieshübler beim Café, alle Fenster auf und sah dem Schauspiel drüben zu. Morgen früh um 9 führt mich dasselbe Schiff den Fluss hinauf. Mittags bin ich in Berlin und am Abend bin ich in Hohenkrem. Hoffentlich schreit Anni nicht. Lieber Gieshübler, sind Sie auch mal so froh gewesen, Ihr elterliches Haus wiederzusehen? Ja, ich kenne das auch. Nur habe ich keine Anni mitgebracht, weil ich keine hatte. Kommt noch. Stoßen Sie an, Gieshübler. Sie sind der einzige vernünftige Mensch hier. Aber wir haben ja bloß noch den Cognac. Bist du besser? Mitte August reiste Effi ab. Bis Ende September blieb sie in Hohenkrem. Manchmal in den zwischenliegenden 6 Wochen hatte sie es zurückverlangt. Ein paar Mal während ihrer Hohenkremmer Tage hatte sie Sehnsucht nach dem Spukhaus gehabt. Alles in allem aber war ihr doch das Leben daheim voller Glück und Zufriedenheit gewesen. Mit Hulda freilich, die es nicht verwinden konnte, noch immer auf Mann oder Bräutigam warten zu müssen, hatte sie sich nicht recht stellen können. Desto besser dagegen mit den Zwillingen. Am liebsten stand sie auch jetzt, wie früher auf dem durch die Luft fliegenden Schaukelbrett. In der Gefahr, in dem Gefühl, jetzt stürz ich, empfand sie etwas eigentümlich Prickelndes. Sprang sie dann schließlich von der Schaukel ab, um mit den Zwillingen Ball oder Krocke zu spielen, war es ihr mehr als einmal ganz aus dem Sinn gekommen, überhaupt verheiratet zu sein. Hast du im Kessin auch solche Spaziergänge? Begleitet dich Innstetten? Erzählt er dir allerlei? Nein, solche Spaziergänge habe ich nicht, das ist ausgeschlossen. Wir haben bloß einen kleinen Garten hinter dem Haus, der eigentlich kaum ein Garten ist. Bloß ein paar Gemüsebeete mit 3-4 Obstbäumen dran. Innstetten hat keinen Sinn dafür. Er denkt wohl auch nicht sehr lange mehr in Kessin zu bleiben. Ach Kind, musst doch Bewegung haben. Frische Luft. Ja, daran bist du doch gewöhnt. Hab ich auch. Unser Haus liegt an einem Wäldchen und da gehe ich dann viel spazieren mit Rollo. Immer Rollo. Wenn man es nicht anders wüsste, so sollte man beinahe glauben, Rollo sei dir mehr ans Herz gewachsen als Mann und Kind. Das wäre ja schrecklich. Rollo ist mein guter Freund und mein ganz besonderer Verlass. Aber er ist doch bloß ein Hund. Und erst kommen doch natürlich die Menschen. Ja. Das sagt man immer. Aber ich habe da doch so meine Zweifel, was da das Richtige ist. Darüber sind die Akten noch nicht geschlossen. Glaube mir, Effi, das ist auch ein weites Feld. Wenn ich mir so denke, da verunglückt einer auf dem Wasser oder auf dem Eis. Und sollte ein Hund, sagen wir so, einer wie dein Rollo ist dabei, der ruht nicht eher, als bis er den Verunglückten wieder an Land hat. Und wenn der Verunglückte schon tot ist, dann legt er sich neben den Toten hin, blafft und winselt so lange, bis wer kommt. Und wenn keiner kommt, dann bleibt er bei dem Toten liegen, bis er selber tot ist. Und das tut solch Tier immer. Und nun nimm dagegen die Menschheit. Gott vergib mir die Sünde, aber mitunter ist mir es doch, als ob die Kreatur besser wäre als der Mensch. Aber Papa, wenn ich das Innstetten wieder erzählen würde. Nein, nein, das tu lieber nicht. Rollo würde mich ja natürlich retten. Aber Innstetten würde mich auch retten. Versteht sich. Und er liebt mich. Versteht sich. Obwohl Liebe ist, also auch Gegenliebe. Das ist nun mal so. Mich wundert nur, dass er nicht mal Urlaub genommen hat und rübergeflitzt ist. Weil eine so junge Frau hat... Innstetten ist so gewissenhaft und will, glaube ich, gut angeschrieben sein. Hat so seine Pläne für die Zukunft. Kessin ist doch bloß eine Station. Und dann am Ende, ich laufe ihm ja nicht fort. Er hat mich ja. Wenn man zu zärtlich ist und dazu der Unterschied der Jahre, da lächeln die Leute bloß. Ja, das tun sie. Aber darauf muss man es ankommen lassen. Übrigens, sage nichts darüber. Auch nicht zu Mama. So schwer, was man tun und lassen soll. Das ist auch ein weites Feld. Gespräche wie diese waren während Effis Besuch im elterlichen Hause mehr als einmal geführt worden, hatten aber glücklicherweise nicht lange nachgewirkt. Ebenso verflog dann auch, 6 Wochen später, der etwas melancholische Eindruck rasch, den das erste Wiederbetreten ihres Kessiner Hauses auf Effi gemacht hatte. Kirt, du könntest heute einmal den Wirt machen. Ich finde es so schön in diesem Schaukelstuhl, dass ich nicht aufstehen mag. Also streng dich an, wenn du dich freust, mich wieder hier zu haben. Wie bist du nur eigentlich ohne mich fertig geworden? Schlecht genug. Das sagst du so hin und machst ein betrübtes Gesicht. Und das ist doch eigentlich alles nicht wahr. Aber Effi... Was ich dir beweisen will. Denn wenn du ein bisschen Sehnsucht nach deinem Kind gehabt hättest, von mir selber will ich nicht sprechen. Was ist man am Ende solchem hohen Herrn, der so lange Jahre Junggeselle war und es nicht eilig hat? Nun? Wenn du nur ein bisschen Sehnsucht gehabt hättest, dann hättest du mich nicht 6 Wochen so allein in hohen Krammen sitzen lassen wie eine Witwe. Kein Mensch hat mich besucht. Nichts da als Niemeyer und Janka. Als ob sie sich vor mir gefürchtet hätten. Oder als ob ich zu alt geworden wäre. Aber Effi, wie du nur sprichst. Wie kokett du bist. Gott sei Dank, dass du das sagst. Das ist doch für euch das Beste, was man sein kann. Und du bist nicht anders als die anderen. Wenn du auch so feierlich und ehrsam tust. Ich weiß es recht gut, Gerd. Eigentlich bist du... Was? Ein Zärtlichkeitsmensch. Mutter hatte ganz recht, als sie das mal gesagt hat. Du willst es bloß nicht zeigen. Du denkst, das schickt sich nicht und verdirbt einem die Karriere. Habe ich es getroffen? Ein bisschen. Ich weiß nicht, warum, aber du kommst mir neuerdings ganz anders vor. Bis Annie da war, warst du ein Kind. Aber mit einem Mal... Nun? Mit einem Mal bist du wie vertauscht. Aber es steht dir. Du gefällst mir sehr. Weißt du was? Nun? Du hast was Verführerisches. Ach, Gerd. Das ist ja herrlich, was du da sagst. Weißt du, dass ich mir das immer gewünscht habe? Wir Frauen müssen verführerisch sein, sonst sind wir gar nicht. Ist das von dir? Es könnte von mir sein. Aber es ist von Niemeyer. Von Niemeyer? Unser himmlischer Vater ist da sein Pastor. Wie kommt denn der dazu? Das ist ja, als ob irgendein Don Juan gesprochen hätte. Ja, wer weiß. Gib mir noch eine halbe Tasse. Kommt da nicht Krampas? Dort vom Strand her. Er wird doch nicht gebadet haben. Am 27. September. Er macht öfter solche Sachen. Reine Renommisterei. Guten Morgen, Krampas. Ja, nur näher, nur näher. Crampas trat auf die Veranda und küsste der in ihrem Schaukelstuhl sich wieder wiegenden Effi die Hand. Entschuldigen Sie mich, dass ich so schlecht die Honneurs des Hauses mache. Aber die Veranda ist kein Haus und 10 Uhr früh ist eigentlich gar keine Zeit. Da wird man formlos. Setzen Sie sich. Danke. An Ihrem Haar sieht man, dass Sie gebadet haben. Ja. Unverantwortlich. Haben Sie nun selber vor 4 Wochen die Geschichte mit dem Bankier erlebt, der auch gedacht hat, das Meer und der grandiose Wellenschlag würden ihn um seiner Millionen willen respektieren. Aber die Götter sind eifersüchtig untereinander. Und Neptun hat sich ohne weiteres gegen Pluto gestellt. Oder doch wenigstens gegen den Bankier. 1 Million. Lieber Innstetten, wenn ich die hätte, da hätte ich es am Ende nicht gewagt. So schön das Wetter ist, das Wasser hatte nur 9 Grad. Aber unser Eins mit seiner 1 Million Unterbilanz, unser Eins kann sich sowas ohne Furcht vor den Göttern erlauben. Und dann muss einen das Sprichwort trösten, wer für den Strick geboren ist, kann im Wasser nicht umkommen. Aber Sie werden sich doch so etwas, ich möchte beinahe sagen, nicht an den Hals reden wollen. Es ist keine herkömmliche Todesart, zugegeben, meine Gnädigste. Nicht herkömmlich und in meinem Fall auch nicht einmal sehr wahrscheinlich. Also alles bloß Zitat, façon de parler. Ich sehe auch nicht ein, warum wir uns mit Ihrer Todesart beschäftigen sollen. Das Leben ist uns näher. Und zunächst auch eine viel ernstere Sache. Nur wie soll man hier leben? Das ist vorläufig die Frage. Es ist wichtiger als alles andere. Die Tage waren schön und blieben es bis in den Oktober hinein. Die Veranda kam zu ihrem Recht. Regelmäßig gegen 11 kam Crampas, um sich zunächst nach dem Befinden der gnädigen Frau zu erkundigen und danach mit Innstetten einen Ausritt zu verabreden, oft landeinwärts, noch häufiger auf die Molen zu. Effi spielte dann mit dem Kind oder durchblätterte die vom Gieshübel ihr zugeschickten Zeitungen und Journale, schrieb auch wohl einen Brief an die Mama. In die Stadt kam Effi wenig. Es war niemand recht da, mit dem sie hätte plaudern können. Ein Versuch mit der Frau von Crampas war aufs Neue gescheitert. Die war und blieb menschenscheu. Das ging so wochenlang, bis Effi plötzlich den Wunsch äußerte, mit ausreiten zu dürfen. Sie habe nun mal die Passion. Es sei doch zu viel verlangt, bloß um des Geredes der Cassina willen auf etwas zu verzichten, das einem so viel wert sei. Crampas fand die Sache kapital. Und Innstetten, dem es augenscheinlich weniger passte, so wenig, dass er immer wieder hervorhob, es werde sich kein Damenpferd finden lassen. Innstetten musste nachgeben, als Crampas versicherte, das soll seine Sorge sein. Und richtig, was man wünschte, fand sich auch. Und Effi war selig, am Strande hinjagen zu können. Auch Rollo war mit von der Partie. Als man das jetzt öde Strandhotel passierte, verspürte man Lust, abzusteigen und einen Spaziergang bis an den Kopf der Mole zu machen. Effi war die Erste aus dem Sattel. Sie war noch nie hier draußen gewesen. Als sie vorigen November in Cassin eintraf, war schon Sturmzeit. Und als der Sommer kam, war sie nicht mehr imstande, weite Gänge zu machen. Jetzt war sie entzückt und fand alles groß und herrlich. Die Cassine floss breit und ruhig dem Meer zu, das wie eine sonnenbeschienene Fläche darauf nur hier und da eine leichte Welle kräuselte, vor ihnen lag. Effi ergriff so oft die Gelegenheit dazu, sich bot ein Stück angeschwemmtes Holz, um es in die See zu werfen, und Rollo war glücklich, sich immer wieder nachstürzen zu können. Mit einem Mal aber wurde seine Aufmerksamkeit nach einer ganz anderen Seite hin abgezogen. Plötzlich sprang er auf einen vor ihm sichtbar werdenden Gegenstand zu und im selben Augenblick glitt von einem mit Tang überwachsenen Stein eine Robbe glatt und geräuschlos in das Meer hinunter. Alle waren erregt und Crampas fantasierte von Robbenjagd und dass man das nächste Mal die Büchse mitnehmen müsse. Das nächste Mal nehme ich meine Büchse mit. Die Dinger haben ein festes Fell. Geht nicht, Hafenpolizei. Wenn ich sowas höre, Hafenpolizei. Die 3 Behörden, die wir hier haben, werden doch wohl untereinander die Augen zudrücken. Muss denn alles so furchtbar gesetzlich sein? Alle Gesetzlichkeiten sind langweilig. Bravo! Ja, Crampas, Sie kleidet das. Kommt, hierher, kommt! Effi klatscht Ihnen im Beifall. Natürlich. Die Weiber schreien sofort nach einem Schutzmann, aber von Gesetz wollen sie nichts wissen. Tja, das ist so Frauenrecht. Und wir werden es nicht ändern, Innstetten. Nein, und ich will es auch nicht. Auf Mohrenwäsche lasse ich mich nicht ein. Hallo! Hallo! Aber ein Mann wie Sie, Krampas, der sollte doch eigentlich so etwas nicht reden. Nicht einmal im Spaß. Ich weiß schon, Sie denken, der Himmel wird nicht gleich einstürzen. Nein, gleich nicht. Aber mal kommt es. Da lobe ich mir Gieshübler. Immer Kavalier und dabei doch Grundsätze. Ja, Gieshübler. Der beste Kerl von der Welt. Und wenn möglich, noch bessere Grundsätze. Aber am Ende, woher und warum? Weil er einen Verdruss hat. Wer gerade gewachsen ist, ist für Leichtsinn. Überhaupt ohne Leichtsinn ist das ganze Leben keinen Schuss Pulver wert. Ende Oktober begann die Wahlkampagne und Innstetten konnte sich nicht mehr an den Ausflügen beteiligen. Ein Wetterumschwung war eingetreten, ein andauernder Nordwest trieb Wolkenmassen heran. Aber Regen und Kälte fehlten noch und so waren diese Ausflüge für Effi und Krampas bei grauem Himmel und lärmender Brandung fast noch schöner, als sie vorher bei Sonnenschein und stiller See gewesen waren. Rollo jagte vorauf, dann und wann von dem Gischt überspritzt und der Schleier von Effis Reithut flatterte im Wind. Dabei zu sprechen war fast unmöglich. Wenn man dann aber vom Meer fort in die schutzgebenden Dünen oder noch besser in den weiter zurückgelegenen Kiefernwald einlenkte, so wurde es still. Effis Schleier flatterte nicht mehr und die Enge des Wegs zwang die beiden Reiter dicht nebeneinander. Das war dann die Zeit, wo man die Gespräche, die der Brandungslärm unterbrochen hatte, wieder aufnehmen konnte. Krampas war ein guter Causeur und er erzählte dann auch Anekdoten und kleine Charakterzüge von Innstetten, der mit seinem Ernst und seiner Zugeknöpftheit in den übermütigen Kreis der Kameraden nie recht hineingepasst habe, sodass er eigentlich immer mehr respektiert als geliebt worden sei. Das kann ich mir denken. Mitte November kamen noch ein paar sonnige Spätherbsttage. Wer weiß, wie lange sie dauern. Man beschloss, am nächsten Vormittag noch einmal auszureiten. Auch Innstetten, der einen freien Tag hatte, wollte mit. Und die festgesetzte Stunde ritt Krampas vor. Effi entschuldigte Innstetten, der nun doch verhindert sei. Letzte Nacht wieder großes Feuer in Morgenitz. Das dritte seit 3 Wochen, also angelegt. Da habe er hingemusst, sehr zu seinem Leidwesen. Denn er habe sich auf diesen Ausritt, der wohl der letzte in diesem Herbst sein werde, wirklich gefreut. Krampas sprach sein Bedauern aus. Vielleicht nur, um was zu sagen, vielleicht aber auch aufrichtig, denn so rücksichtslos er im Punkte chivalresker Liebesabenteuer war, so sehr war er auch wieder guter Kamerad. Natürlich alles ganz oberflächlich. Einem Freund helfen und 5 Minuten später ihn betrügen, das waren Dinge, die sich mit seinem Ehrbegriff sehr wohl vertrugen. Er tat das eine und das andere mit unglaublicher Bonhomie. Der Ritt ging wie gewöhnlich zuerst am Strand entlang, dann durch die Dünen. Rollo wieder vorauf, dann Krampas und Effi, dann Kruse. Krampas hatte seinen Burschen auch mitbringen wollen, weil es sich schon ein paar Mal ereignet hatte, dass man am Strande zu rasten oder auch eine Strecke wegs zu Fuß zu machen wünschte, ihn aber dann doch zu Hause gelassen. Er hat Ziegen, Peter! Merkwürdig. Eigentlich sah er schon immer so aus. Sehr richtig. Aber Sie sollten ihn jetzt sehen. Oder doch lieber nicht, denn Ziegenpeter ist ansteckend, schon bloß durch Anblick. Glaub ich nicht. Junge Frauen glauben vieles nicht. Und dann glauben sie wieder vieles, was sie besser nicht glaubten. An meine Adresse? Nein. Schade. Wie dies schade sie kleidet. Ich glaube wirklich, Sie hielten es für ganz in der Ordnung, wenn ich Ihnen eine Liebeserklärung machte. So weit will ich nicht gehen. Aber ich möchte den sehen, der sich dergleichen nicht wünschen würde. Gedanken und Wünsche sind zollfrei. Es fragt sich. Es ist doch immer noch ein Unterschied zwischen Gedanken und Wünschen. Gedanken sind in der Regel etwas, das noch im Hintergrund liegt. Wünsche aber liegen meist schon auf der Lippe. Nur nicht gerade diesen Vergleich. Ach, Krampas, Sie sind... Ein Narr. Nein. Auch darin übertreiben Sie wieder. Aber Sie sind etwas anderes. Zu Hause sagten wir immer, das Eitelste, was es gäbe, das sei ein Fähnrich von 18. Und jetzt? Und jetzt sage ich, das Eitelste, was es gibt, ist ein Landwehrbezirksmajor von 42. Wobei die 2 Jahre, die Sie mir gnädigst erlassen, alles wieder gut machen. Küss die Hand! Ja, küss die Hand, das ist wienerisch. Das ist so recht das Wort, das für Sie passt. Während dieser Worte waren sie bis an eine im Schutz der Dünen aufgeschlagene Bank mit einem äußerst primitiven Tisch davor gekommen, zwei Pfosten mit einem Brett darüber. Kruse, der voraufgeritten war, hatte ja bereits ein Frühstück serviert, Brötchen und Aufschnitt, dazu Rotwein. Und neben der Flasche zwei hübsche, zierliche Trinkgläser, klein und mit Goldrand, wie man sie in Badeorten kauft. Es tut mir leid, Ihnen diese Brötchen in einem Korbdeckel präsentieren zu müssen. Ein Korbdeckel ist kein Korb. Kruse hat es so gewollt. Rollo, da bist du ja. Auf dich ist unser Vorrat aber nicht eingerichtet. Was machen wir mit Rollo? Ich denke, wir geben ihm alles. Ich meinerseits schon aus Dankbarkeit. Denn sehen Sie, Effi, denn sehen Sie, gnädigste Frau, Rollo erinnert mich wieder an das, was ich erzählen wollte. Eine Liebesgeschichte. Haben Sie mal von einem gewissen Pedro dem Grausamen gehört? So dunkel. Eine Art Blaubartskönig. Das ist gut. Ich weiß noch, dass wir von meiner Freundin Hulda Niemeyer immer behauptet haben, sie wisse nichts von Geschichte. Mit Ausnahme der 6 Frauen von Heinrich dem 8. Und wirklich, diese 6 kannte sie auswendig. Und dabei hätten sie hören sollen, wie sie die Namen aussprach. Besonders den von der Mutter der Elisabeth. So schrecklich verlegen, als wäre sie nun an der Reihe. Aber nun bitte die Geschichte von Don Pedro. Nun also, an Don Pedros Hofe war ein schöner, schwarzer, spanischer Ritter, den die Königin natürlich heimlich liebte. Warum natürlich? Weil wir in Spanien sind. Ach so. Und dieser Ritter, sag ich, hatte einen wunderschönen Hund. Sagen wir wie Rollo. Das mit der heimlichen Liebe, die wohl nicht ganz heimlich blieb, das wurde dem König doch zu viel. Und weil er den schönen Ritter überhaupt nicht recht leiden mochte, denn er war nicht bloß grausam, er war ein Neidhammel, so beschloss er, den Ritter für die heimliche Liebe hinrichten zu lassen. Kann ich ihm nicht verdenken. Ich weiß nicht. Etwas geht schon, aber das war zu viel. Der König, finde ich, ging zu weit. Er heuchelte nämlich, dass er dem Ritter wegen seiner Kriegs- und Heldentaten ein Fest veranstalten wollte. Und da gab es dann eine lange, lange Tafel und alle Granden des Reiches saßen an dieser Tafel. Und in der Mitte saß der König. Und ihm gegenüber war der Platz für den, dem dies alles galt, also für den Ritter. Für den an diesem Tage zu feiern. Und weil er noch immer nicht kommen wollte, so musste schließlich die Festlichkeit ohne ihn begonnen werden. Und es blieb ein leerer Platz. Ein leerer Platz gerade gegenüber dem König. Und nun? Und nun denken Sie, wie der König sich eben erheben will, um sein Bedauern auszusprechen, dass sein lieber Gast noch immer fehlt, da hört man auf der Treppe draußen einen Aufschrei der Dienerschaften. Und ehe noch irgendwer weiß, was geschehen ist, jagt etwas an der langen Festtafel entlang und springt auf den Stuhl und setzt ein abgeschlagenes Haupt auf den leer gebliebenen Platz. Und über eben dieses Haupt hinweg starrt Rollo auf sein Gegenüber, den König. Rollo hatte seinen Herrn auf seinem letzten Gang begleitet und im selben Augenblick, wo das Beil fiel, hatte das treue Tier das fallende Haupt gepackt. Und da war er nun, unser Freund Rollo, an der langen Festtafel und verklagte den königlichen Mörder. Krampas, das ist in seiner Art sehr schön. Und weil es sehr schön ist, will ich Ihnen verzeihen. Aber Sie könnten Besseres tun, wenn Sie mir andere Geschichten erzählen würden. Komm, Rollo. Armes Tier, ich kann dich gar nicht mehr ansehen, ohne an diesen Ritter zu denken. Rufen Sie bitte Kruse, dass er die Sachen hier wieder in die Halfter steckt. Kruse! Und wenn wir zurückreiten, müssen Sie mir was anderes erzählen. Ganz was anderes. Das eine Glas, das da, das lassen Sie stehen. Das werde ich selber nehmen. Zu Befehl. Krampas, was fällt Ihnen nur eigentlich ein? Kruse ist dumm genug, über die Sache nicht weiter nachzudenken. Und wenn er darüber nachdenkt, so findet er glücklicherweise nichts. Aber das berechtigt Sie doch nicht, dieses Glas, dieses 30-Pfennig-Glas. Dass Sie so spöttisch den Preis nennen, lässt mich seinen Wert umso tiefer empfinden. Immer derselbe. Sie haben viel von einem Humoristen. Aber von ganz sonderbarer Art. Wenn ich Sie recht verstehe, so haben Sie vor, mich vor der Zeit auf den König von Thule hinauszuspielen. Erraten. Nun dann, meinetwegen. Nur die Rolle, die Sie mir dabei zudiktieren, ist mir zu wenig schmeichelhaft. Ich mag nicht als Reimwort auf Ihren König von Thule herumlaufen. Behalten Sie das Glas. Aber bitte ziehen Sie nicht Schlüsse daraus, die mich kompromittieren. Ich werde Innstetten davon erzählen. Das werden Sie nicht tun, meine gnädigste Frau. Warum nicht? Innstetten ist nicht der Mann, solche Dinge so zu sehen, wie sie gesehen sein wollen. Effi war unzufrieden mit sich und freute sich, dass es nunmehr feststand, diese gemeinschaftlichen Ausflüge für die ganze Winterdauer auf sich beruhen zu lassen. Sie konnte sich nicht tadeln, auf seinen Ton eingegangen zu sein, aber sie hatte doch ganz leise das Gefühl einer überstandenen Gefahr und beglückwünschte sich, dass das alles nun hinter ihr liege. Dazu kam noch, dass Innstetten ihr mitteilte, Reisen würden in diesem Winter für ihn fortfallen. Er könne sich ganz seinem Haus widmen. Wenn es ihr recht wäre, so wollten sie die italienische Reise an der Hand seiner Aufzeichnung noch einmal durchmachen. Eine solche Rekapitulation sei eigentlich die Hauptsache. Dadurch mache man sich alles erst dauernd zu eigen. Gieshübler, der den ganzen italienischen Stiefel bis Palermo kenne, habe ihn gebeten, mit dabei sein zu dürfen. Wenn ich mir dann denke, dass wir den Canal Grande hinauffahren und hören dabei ganz in der Ferne die Gondoliere singen, während drei Schritte von uns Johanna sich über Anni beugt und Buhküken von Halberstadt oder so etwas Ähnliches zum Besten gibt. Das können schöne Winterabende werden. Was meinst du dazu? Solche Abende wurden nicht bloß geplant, sie nahmen auch ihren Anfang. Und sie würden sich aller Wahrscheinlichkeit nach über viele Wochen hin ausgedehnt haben, wenn nicht der unschuldige, harmlose Gieshübler, trotz größter Abgeneigtheit gegen zweideutiges Handeln, dennoch im Dienste zweier Herren gestanden hätte. Der eine, dem er diente, war Innstetten, der andere war Crampas. Und wenn er der Innstettenschen Aufforderung zu den italienischen Abenden schon um Effis Willen auch mit aufrichtiger Freude Folge leistete, so war die Freude, mit der er Crampas gehorchte, doch noch eine größere. Nach einem Crampasschen Plan nämlich sollte noch vor Weihnachten ein Schritt vom Wege aufgeführt werden. Und als man vor dem dritten italienischen Abend stand, nahm Gieshübler die Gelegenheit wahr, mit Effi, die die Hauptrolle spielen sollte, darüber zu sprechen. Effi war wie elektrisiert. Was wollten Padua, Vicenza daneben bedeuten? Effi war nicht für Aufgewärmtheiten. Frisches war es, wonach sie sich sehnte. Wechsel der Dinge. Hat Crampas den Plan aufgebracht? Ja. Sie wissen, gnädigste Frau, dass er einstimmig in das Vergnügungskomitee gewählt wurde. Und wird er auch mitspielen? Nein, das hat er abgelehnt. Ich muss sagen, leider. Er hat nur die Regie übernommen. Desto schlimmer. Desto schlimmer. Das ist nur so eine Redensart. Auf der anderen Seite freilich, Crampas hat so was Gewaltsames. Er nimmt einem die Dinge gern über den Kopf fort. Und man muss dann spielen, wie er will und nicht, wie man selber will. Und dann fort. Fort. Und mit leichtem Herzen der Liebe. Der Schritt vom Wege kam wirklich zustande. Ach, und es ging vorzüglich. Was habe ich erlebt in diesen drei Tagen? Ein Schritt vom Wege. Die Mitspielenden, vor allem Effi, ernteten reichen Beifall. Ja, Effi, das war ein hübscher Abend. Ich habe mich amüsiert über das hübsche Stück. Denke dir, der Dichter ist ein Kammergerichtsrat. Eigentlich kaum zu glauben. Und noch dazu aus Königsberg. Aber worüber ich mich am meisten gefreut habe, das war meine kleine Frau. Die allen die Köpfe verdreht hat. Sprich doch nicht so. Ich bin schon gerade eitel genug. Eitel genug, das wird wohl richtig sein, aber doch lange nicht so eitel wie die anderen. Und das ist zu deinen 7 Schönheiten? 7 Schönheiten haben alle. Ich habe mich auch bloß versprochen. Du kannst die Zahl gut mit sich selbst multiplizieren. Wie galant du bist. Wenn ich dich nicht kennen würde, könnte ich mich fürchten. Oder lauert wirklich was dahinter? Hast du ein schlechtes Gewissen? Selbst hinter der Tür gestanden? Ach, Gerd. Ich ängstige mich wirklich. Soll ich noch nach Johanna klingeln, dass sie uns Tee bringt? Du hast es so gern vom Schlafen gehen. Nein, Effi, nach Mitternacht kann auch der Kaiser keine Tasse Tee mehr verlangen. Du weißt, ich mag die Leute nicht mehr in Anspruch nehmen als nötig. Nein. Ich will nichts als dich ansehen und mich freuen, dass ich dich habe. So manchmal empfindet man es doch stärker, welchen Schatz man hat. Du könntest ja auch so sein wie die arme Frau Krampers. Das ist eine schreckliche Frau. Gegen keinen freundlich. Und dich hätte sie vom Erdboden vertilgen mögen. Ach, ich bitte dich. Das bildest du dir ein. Die arme Frau. Mir ist nichts aufgefallen. Weil du für derlei keine Augen hast. Aber es war so, wie ich dir sage. Und der arme Krampus war wie befangen dadurch. Und hat dich kaum angesehen. Ich glaube, er fürchtet sich vor seiner Frau. Er erfindet auch immer etwas, sie zu Hause zu lassen. Aber heute war sie doch da. Ja, heute. Da ging es nicht anders. Aber ich habe mit ihm eine Partie zu Oberförster Ring verabredet. Er, Gieshübler und der Pastor auf den dritten Feiertag. Und da hättest du sehen sollen, mit welcher Geschicklichkeit er bewiesen hat, dass sie, die Frau, zu Hause bleiben müsste. Sind das denn nur Herren? Oh, bewahre, da würde ich mich auch bedanken. Du bist mit dabei. Und noch zwei, drei andere Damen. Aber dann ist es doch hässlich von ihm. Ich meine von Krampus. Und sowas bestraft sich immer. Tja, mal kommt es. Aber ich glaube, unser Freund hält zu denen, die sich über das, was kommt, keine grauen Haare wachsen lassen. Hältst du ihn für schlecht? Nein. Für schlecht nicht. Er hat auch seine guten Seiten. Aber es ist kein rechter Verlass auf ihn. Eigentlich in nichts. Am wenigsten mit Frauen. Eine Spielernatur. Er spielt nicht am Spieltisch, aber er hasardiert im Leben. In einem fort. Es ist mir doch lieb, dass du mir das sagst. Ich werde mich vorsehen mit ihm. Das tu. Aber nicht zu sehr. Dann hilft es nicht. Unbefangenheit ist immer das Beste. Und natürlich das Allerbeste ist Charakter und Festigkeit. Ja. Gewiss. Der heilige Abend kam und verging ähnlich wie das Jahr vorher. Aus Hohenkremmen kamen Geschenke und Briefe. Gieshübler war wieder mit einem Huldigungsvers zur Stelle. Ein Baum mit Lichtern. Das Kind griff mit seinen Händchen danach. Innstetten, unbefangen und heiter, schien sich seines häuslichen Glücks zu freuen und beschäftigte sich viel mit dem Kind. Auch Effi sprach viel und lachte viel. Es kam ihr aber nicht aus innerster Seele. Sie fühlte sich bedrückt und wusste nur nicht, wen sie dafür verantwortlich machen sollte. Innstetten oder sich selber. Von Krampas war kein Weihnachtsgruß eingetroffen. Eigentlich war sie lieb. Aber auch wieder nicht. Sie sah ein, es war nicht alles so, wie es sein sollte. Du bist so unruhig. Ja. Alle Welt hat so gut mit mir gemeint. Am meisten du. Das bedrückt mich, weil ich fühle, dass ich es nicht verdiene. Und damit darf man sich nicht quälen, Effi. Zuletzt ist es doch so, was man empfängt, das hat man auch verdient. Am dritten Weihnachtsfeiertag fuhr man mit dem Schlitten zur Oberförsterei. Oberförster Ring, ein stattlicher Herr von Mitte 50, stand in der Tür und empfing seine Gäste. Auch Krampas und Gieshübler waren eingeladen. Nachdem man abgelegt und die Frau des Hauses begrüßt hatte, nahm man vor einem lang gedeckten Kaffeetisch Platz. Die Oberförsterin, eine von Natur sehr ängstliche, zumindest aber sehr befangene Frau, zeigte sich auch als Wirtin so, was den überaus eitlen Oberförster ganz augenscheinlich verdross. Zum Glück kam sein Unmut zu keinem Ausbruch, denn von dem, was seine Frau vermissen ließ, hatten seine Töchter desto mehr. Bildhübsche Backfische von 14 und 13, die ganz nach dem Vater schlugen. Besonders die ältere, Cora, kokettierte sofort mit Innstetten und Crampas und beide gingen auch darauf ein. Effi ärgerte sich darüber und schämte sich dann wieder, dass sie sich geärgert hatte. Sonderbar, so bin ich auch gewesen, als ich 14 war. Und wie der Vater sie verzieht. Der Kaffee war bald genommen und man stand auf, um noch einen halbstündigen Spaziergang in den umliegenden Wald zu machen. Zunächst auf ein Gehege zu, drin wild eingezäunt war. Cora öffnete das Gatter und schon kamen auch die Rehe auf sie zu. Es war eigentlich reizend. Ganz wie ein Märchen. Aber die Eitelkeit des jungen Dings, dass ich bewusst war, ein lebendes Bild zu stellen, ließ doch einen reinen Eindruck nicht aufkommen. Am wenigsten bei Effi. Nein, so bin ich doch nicht gewesen. Ich habe mich nie geziert. Was für Maul der Sache. Auf dem Rückweg vom Wald nach der Oberförsterei begann es zu schneien. Crampas gesellte sich zu Effi. Wenn das so weitergeht, so schneiden wir hier ein. Das wäre nicht das Schlimmste. Mit dem Eingeschneitwerden verbinde ich von langer Zeit her eine freundliche Vorstellung. Eine Vorstellung von Schutz und Beistand. Das ist mir neu. Ja. Mit den Vorstellungen ist es ein Eigending. Man macht sie sich nicht bloß nach dem, was man persönlich erfahren hat, auch nach dem, was man irgendwo gehört hat. Oder ganz zufällig weiß. Sie sind so belesen, Crampas. Aber mit einem Gedicht bin ich Ihnen, scheint mir, doch voraus. Das Gedicht heißt Die Gottesmauer. Und ich habe es bei unserem Pastor vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ganz klein war, auswendig gelernt. Gottesmauer. Ein hübscher Titel. Und wie verhält es sich damit? Eine kleine Geschichte. Nur ganz kurz. Da war irgendwo Krieg. Im Winter. Und eine alte Witwe, die sich vor dem Feind mächtig fürchtete, betete zu Gott, er möge doch eine Mauer um sie bauen. Um sie vor dem Feind zu schützen. Und da ließ Gott das Haus einschneien. Und der Feind zog daran vorüber. Gleich nach 7 ging man zu Tisch. Der Damast, die Weinkühler, das reiche Silbergeschirr, alles wirkte herrschaftlich, weit über oberförsterliche Durchschnittsverhältnisse hinaus. Rings Frau, so scheu und verlegen sie war, stammte aus einem reichen Danziger Kornhändlerhaus. Alles verriet eine beinahe an Glanz, streifende Wohlhabenheit und dem entsprach denn auch das Mahl, das aufgetragen wurde. Jeder hatte mehr oder weniger seine Freude daran, mit Ausnahme von Sidonie Grasenab, die zwischen Innstetten und Pfarrer Lindequist saß. Da ist ja wieder dies unausstehliche Balg, diese Cora. Und dazu diese Blicke von ihrem Freund Crampas. Das ist so die rechte Saat. Ich frage Sie, was soll dabei herauskommen? Tja, was dabei herauskommen soll? Ich weiß es auch nicht. Sagen Sie, Pastor, ist diese 14-jährige Kokette schon im Unterricht bei Ihnen? Ja, mein gewisses Fräulein. Dann haben Sie sie nicht in die richtige Schule genommen. Die Hauptschuld tragen stets die Eltern und Erzieher. Das ist richtig. Das ist sehr richtig. Aber wenn der Geist der Zeit zu mächtig ist, dann... Geist der Zeit. Kommen Sie mir nicht damit. Das ist der Ausdruck höchster Schwäche. Alles, was Sie hier sehen, kann gar nicht anders sein. Alles ist schief und verfahren von Anfang an. Ein Oberförster ist ein bisschen mehr als ein Förster. Und ein Förster hat nicht solche Weinkühler und solch Silberzeug. Das alles ist ungehörig und zieht dann solche Kinder groß wie dieses Fräulein Koch. Mit einer dampfenden Punschbowle wurden die Weihnachtsreunions bei Oberförsterin immer abgeschlossen. Cora hatte sich mittlerweile mit ihrem rotblonden Wellenhaar auf Onkel Crampas Schoß gesetzt. Inhalt. Und ganz zuletzt setzte sich der Hauslehrer ans Klavier, das Preußenlied zu spielen. Das ist doch etwas Schönes. So was hat man in anderen Ländern nicht. Nein. In anderen Ländern hat man was anderes. Heiter angeregt, einige mehr als das, brach man auf und das Einsteigen in die verschiedenen Gefährte schien sich schnell und ohne Störung zu vollziehen. Mit einem Mal jedoch hieß es, der Gieshüblersche Schlitten sei nicht da. Gieshübler selbst war viel zu artig, um gleich Unruhe zu zeigen oder gar Lärm zu machen. Es stellte sich heraus, dass Gieshüblers Kutscher beim Ausspannen vom Pferd vor das Schienbein geschlagen worden war. Nun wurde nach Dr. Hannemann gerufen, der denn auch nach 5 Minuten mit echter Chirurgenruhe versicherte, der Kutscher müsse zurückbleiben, es sei vorläufig in der Sache nichts zu machen als stillliegen und kühlen, übrigens von Bedenklichem keine Rede. Das war nun einigermaßen ein Trost, aber es schaffte doch die Verlegenheit, wie der gieshüblische Schlitten zurückzufahren sei, nicht aus der Welt, bis Innstetten erklärte, dass er das Zwiegestirn von Doktor und Apotheker persönlich glücklich heimzusteuern gedenke. Lachend und unter ziemlich angeheiterten Scherzen gegen den verbindlichsten aller Landräte, der sich, um hilfreich zu sein, sogar von seiner jungen Frau trennen wolle, wurde dem Vorschlag zugestimmt. Innstetten fuhr mit Gieshübler und dem Doktor, Krampas und Lindequist folgten unmittelbar. Und als gleich danach auch Kruse mit dem landrätlichen Schlitten vorfuhr, trat Sidonie lächelnd an Effi heran und bat diese, da ja nun ein Platz frei sei, mit ihr fahren zu dürfen. Ja, gern. In unserer Kutsche ist es immer so stickig. Mein Vater liebt das. Und außerdem, ich möchte so gern mit Ihnen plaudern. Effi war wenig erfreut über diese Begleitung und hätte die Fahrt lieber allein gemacht, aber ihr blieb keine Wahl. Haben Sie gesehen, wie sie wusste natürlich, dass das mit der stickigen Kutsche bloß Vorwand gewesen und dass sich Sidonie nur zu ihr gesetzt hatte, um ihr etwas Unangenehmes zu sagen. Und das kam immer noch früh genug. Sie sollten sich nicht so sehr nach links beugen. Fährt der Schlitten auf einen Stein, so fliegen Sie hinaus. Mir wär's recht. Am liebsten gleich in die Wanne. Oh. Freilich ein etwas kaltes Bad, aber das tut. Übrigens, hören Sie nichts? Nein. Hören Sie nicht etwas wie Musik? Orgel? Nein, nicht Orgel. Da würde ich denken, das wäre das Meer. Aber es ist was anderes. Ein unendlich feiner Ton. Fast wie menschliche Stimme. Das sind Sinnestäuschungen. Sie sind nervenkrank. Sie hören Stimmen. Gebe Gott, dass Sie auch die richtige Stimme hören. In diesem Augenblick hielt der Schlitten. Rechts von ihnen, in etwa 30 Schritt Abstand, standen die beiden anderen Schlitten. Am weitesten rechts der von Innstetten geführte, näher heran der Krampas. Was ist? Der Schlohn, liebe Frau. Der Schlohn? Was ist das? Ich sehe nichts. Ja, da steht schlimm. Für mich hat das nicht viel auf sich. Ich komme bequem durch, wenn erst die Wagen heran sind. Ja, die haben hohe Räder. Aber mit solchem Schlitten ist das was anderes. Die versinken im Schlohn. Sie werden wohl oder übel einen Umweg machen müssen. Versinken? Ist denn der Schlohn ein Abgrund oder... Ja, freilich, im Kleinen. Eigentlich bloß ein kümmerliches Rinnsal. Aber wenn der Wind nach dem Land hinsteht, dann drückt er das Meerwasser hinein. Aber so, dass man es nicht sehen kann. Und das ist das Schlimme. Darin steckt die Gefahr. Alles geht unterirdisch vor sich. Der ganze Strandsand ist dann bis tief unten mit Wasser gefüllt. Und wenn man dann über solche Stellen weg will, dann sinkt man ein, als ob es ein Sumpf wäre. Das kenne ich. Es ist wie in unserem Loch. Krampas war inzwischen aus seinem Schlitten ausgestiegen, mit Innstetten zu verabreden, was nun wohl zu tun sei. Innstetten, sehr zu Krampas Überraschung, war fürs Riskieren. Ich bin der Meinung, wir sollten es riskieren. Muss nochmal versucht werden. Die Geschichte wiederholt sich hier jedes Mal. Die Leute haben deshalb schon einen Aberglauben. Kruse solle noch einmal einen Anlauf nehmen und Krampas derweilen bei den Damen einsteigen. Ein kleiner Rücksitz sei ja noch da, um bei der Hand zu sein, wenn der Schlitten umkippe. Das ist doch schließlich das Schlimmste, was geschehen kann. Ganz nach empfangenen Ordnung nahm Krampas lachend den kleinen Sitzplatz ein. Nun vorwärts, Kruse. Der hoffte scharf anfahrend, den Schlitten glücklich durchbringen zu können. Im selben Augenblick aber, wo die Pferde den Schlohn auch nur berührten, sanken sie bis über die Knöchel in den Sand ein. Es geht nicht. Endlich waren auch die Kutschen herangekommen. Sidonie verabschiedete sich mit kurzem Dank gegen Effi. Die grasenabschen Pferde sanken zwar tief ein, aber die Räder ließen alle Gefahr leicht überwinden und ehe eine halbe Minute vorüber war, trabten auch schon die Grasenabs drüben weiter. Die anderen Kutschen folgten. Für die Schlittenfahrer war Rat geschafft worden. Innstetten hatte sich entschlossen, statt aller weiteren Forcierung das friedlichere Mittel eines Umwegs zu wählen. Kampas, der um Sidonie zu helfen gleichzeitig mit ihr ausgestiegen war, trat wieder an Effi heran. Ich kann Sie nicht allein lassen, gnädige Frau. Effi war einen Augenblick unschlüssig, rückte dann aber rasch von der einen Seite nach der anderen hinüber und Kampas nahm links neben ihr Platz. Andies hätte vielleicht missdeutet werden können. Kampas selbst aber war zu sehr Frauenkenner, um es sich bloß in Eitelkeit zurechtzulegen. Er sah deutlich, dass Effi nur tat, was nach Lage der Sache das einzig Richtige war. Es war unmöglich für sie, sich seine Gegenwart zu verbitten. Und so ging es denn im Fluge den beiden anderen Schlitten nach. Immer dicht an dem Wasserlaufe hin, an dessen anderem Ufer dunkle Waldmassen aufragten. Effi sah hinüber und nahm an, dass schließlich an dem landeinwärts gelegenen Außenrande des Waldes hin die Weiterfahrt gehen würde, genau also den Weg entlang, auf den man in früher Nachmittagsstunde gekommen war. Innstetten aber hatte sich inzwischen einen anderen Plan gemacht und im selben Augenblick, wo sein Schlitten die Bohlenbrücke passierte, bog er, statt den Außenweg zu wählen, in einen schmalen Weg ein, der mitten durch die dichte Waldmasse hindurchführte. Effi erschrak. Bis dahin waren Luft und Licht um sie her gewesen. Jetzt war es damit vorbei und die dunklen Kronen wölbten sich über ihr. Ihre Hände zitterten. Sie schob die Finger fest ineinander, um sich einen Halt zu geben. Und wie in dem Gedicht Gottesmauer betete sie jetzt, dass Gott eine Mauer um sie herbauen möge. Zwei, drei Male kam es auch über ihre Lippen. Aber mit einem Male fühlte sie, dass es tote Worte waren. Effi. Kampas nahm ihre Hand und löste die Finger, die sie noch immer geschlossen hielt. Und überdeckte sie mit Küssen. Silvester. Gieshübler hatte eingeladen. Auf eine Festlichkeit wie die vorjährige müssen wir verzichten, aber einen Ball haben wir natürlich. Und sie erscheinen zu sehen, würde die Tanzwelt beglücken und nicht am wenigsten ihren respektvoll ergebenen Alonso G. Nun, was sagst du zu meiner Geheimkorrespondenz mit Gieshübler? Stoff zur Eifersucht für meinen gestrengen Herrn. Wie meinst du das? Mir scheint, du bist nicht einverstanden damit, dass Kampas uns gestern seine Hilfe angeboten hat. Uns? Ja, uns. Sidonie und mir. Du musst durchaus vergessen haben, dass er in deinem Auftrag kam. Ich begehe die Torheit, zwischen Kampas und Gieshübler einen Unterschied zu machen. Die sind nämlich nicht von gleichem Karat. Gieshüblers weißes Jabot ist mir erheblich lieber, obwohl heute kein Mensch mehr Jabots trägt, als Krampers rotblonder Bart. Aber ich bezweifle, dass dies weiblicher Geschmack ist. Du hältst uns für schwächer, als wir sind. Eine Tröstung von praktisch außerordentlicher Geringfügigkeit. Aber lassen wir das. Effi erschien zu Gieshüblers Silvesterball in einer reizenden Balltoilette, einem Geschenk, das ihr der Weihnachtstisch gebracht hatte. Sie tanzte aber nicht, sondern nahm bei den alten Damen Platz. Nun, Kind, wie geht es Ihnen denn eigentlich? Gut, ich habe einen ausgezeichneten Mann. Weiß ich, aber das hilft nicht immer. Ich hatte auch einen ausgezeichneten Mann. Wie steht es hier? Keine Anfechtung? Dann kommt es noch. Ich kenne das, immer dasselbe. Darin ändern die Zeiten nichts. Und vielleicht ist es auch gut so. Denn Worauf es ankommt, meine liebe junge Frau, das ist das Kämpfen. Und wenn man sich dann so unter hat und beinahe schreien möchte, weil es weh tut, dann jubeln die lieben Engel. Aber das ist oft recht schwer. Freilich ist es schwer. Das mit dem Fleisch, das bleibt. Ich habe Enkel und Enkelinnen, da sehe ich es jeden Tag. Aber je schwerer, desto besser. Darüber müssen Sie sich freuen. Es kamen noch weitere Einladungen aufs Land. Über die dabei innezuhaltende Reihenfolge hatten sich die vier Familien mit den Innstettens vorzugsweise Verkehrten geeinigt. Ich werde aber nicht dabei sein, Gerd. Du musst mich der Kur halber entschuldigen. Kur? Ich soll es auf die Kur schieben. Das heißt, du willst nicht. Es ist mehr Ehrlichkeit dabei, als du zugeben willst. Du hast selbst gewollt, dass ich den Doktor zu Rate ziehe. Das habe ich getan, nun muss ich doch auch seinem Rat folgen. Er hält mich für bleichsüchtig und du weißt, dass ich jeden Tag von dem Eisenwasser trinke. Und dazu dann eines dieser Diners. Ich glaube, das wäre mein Tod. Und das wirst du doch deiner Effi nicht antun wollen. Freilich, mitunter ist es mir... Ich bitte dich, Effi. Übrigens freue ich mich, dich jedes Mal, wenn du fährst, eine Strecke wegs begleiten zu können. Bis an die Mühle oder bis an den Kirchhof oder bis an die Waldecke. Dann steige ich dann ab und schlendere wieder zurück. In den Dünen ist es immer am schönsten. Innstetten war einverstanden. Und als drei Tage später der Wagen vorfuhr, stieg Effi mit auf und gab ihrem Mann das Geleit bis an die Waldecke. Hier lass halten, Gerd. Halten Sie an, Kruse. Du fährst nun links weiter. Ich gehe rechts am Strand zurück. Es ist nicht so weit. Dr. Hannemann sagt mir jeden Tag, Bewegung sei alles. Bewegung und frische Luft. Und ich glaube beinahe, dass er recht hat. Die Fahrten, auf denen Effi ihren Gatten bis an die Waldecke begleitete, wiederholten sich allwöchentlich. Aber auch in der zwischenliegenden Zeit richtete sich Effi streng nach der ärztlichen Verordnung. Es verging kein Tag, wo sie nicht ihren vorgeschriebenen Spaziergang gemacht hätte. Meist nachmittags, wenn sich Innstetten in seine Zeitungen so vertiefen begann. Krampas wurde einige Wochen später vorübergehend nach Stettin berufen. Von dort schrieb er am zweiten Tag an Innstetten. Pardon, Innstetten, dass ich mich auf Französisch empfohlen hatte. Es kam alles so schnell, doch jetzt bin ich froh, einmal draußen zu sein. Empfehlen Sie mich der gnädigen Frau, meiner liebenswürdigen Gönnerin. Es ist recht gut so. Wie meinst du das? Dass er fort ist. Er sagt eigentlich immer dasselbe. Wenn er wieder da ist, wird er wenigstens vorübergehend was Neues zu sagen haben. Ich will auch fort. Sogar nach Berlin. Und vielleicht kann ich dann wie Krampas auch mal was Neues mitbringen. Meine liebe Effi will immer gern was Neues hören. Sie langweilt sich in unserem guten Kessin. Ich werde gegen 8 Tage fort sein. Und vielleicht noch einen Tag länger. Und ängstige dich nicht. Es wird ja wohl nicht wiederkommen. Du weißt schon, dass da oben... Und wenn doch, du hast ja Rollo und Johanna. Den dritten Tag reiste Innstetten ab. Über das, was er in Berlin vorhabe, hatte er nichts gesagt. Es gingen darüber ganz ausschweifende Gerüchte. Sie wurden von Gieshübler, wenn er nicht ihr Erfinder war, wenigstens genährt und weiterverbreitet. Unter anderem hieß es, Innstetten würde als Führer einer Gesandtschaft nach Marokko gehen, und zwar mit Geschenken, unter denen nicht bloß die herkömmliche Vase mit Sanssouci und dem neuen Palais, sondern vor allem auch eine große Eismaschine sei. Das Letztere erschien mit Rücksicht auf die marokkanischen Temperaturverhältnisse so wahrscheinlich, dass das Ganze geglaubt wurde. Effi hörte auch davon. In der Seelenstimmung, in der sie sich seit Schluss des Jahres befand, war sie nicht mehr fähig, über derlei Dinge zu lachen. Ihre Gesichtszüge hatten einen ganz anderen Ausdruck angenommen. Und das halb rührend, halb schelmisch Kindliche, was sie noch als Frau gehabt hatte, war hin. Die Spaziergänge nach dem Strand, die sie während Crampas in Stettin war, aufgegeben hatte, nahm sie nach seiner Rückkehr wieder auf und ließ sich auch durch ungünstige Witterung nicht davon abhalten. Nach einer Woche kam Innstetten aus Berlin zurück. Also hübsch in Berlin, aber ich habe mich immer zurückgesehen. Wie gut du aussiehst. Ein bisschen blass und auch ein bisschen verändert. Aber es kleidet dich. Und nun wirst du auch noch rot, aber es ist, wie ich dir sage. Du hattest sowas von einem verwöhnten Kind. Mit einem Mal siehst du aus wie eine Frau. Das höre ich gern. Aber ich glaube, du sagst es nur so. Nein, nein. Du kannst es dir gut schreiben, wenn es etwas Gutes ist. Ich dächte doch. Nun rate, von wem ich dir Grüße bringe. Das ist nicht schwer. Außerdem, wir Frauen, wir raten leicht. Wir sind nicht so schwerfällig wie ihr. Nun, von wem? Von Vetter Briest natürlich. Das ist ja der Einzige, den ich in Berlin kenne, außer den Tanten. Aber die wirst du nicht besucht haben. Ihr wird auch viel zu neidisch, um mich grüßen zu lassen. Findest du nicht auch? Alle alten Tanten sind neidisch. Ja, das ist wahr. Und dass du das sagst, das ist ganz meine alte Effi wieder. Denn die alte Effi, die noch aussah wie ein Kind, die war auch nach meinem Geschmack. Gerade so wie die jetzige. Und wenn du dich zwischen beiden entscheiden solltest? Das ist eine Doktorfrage, darauf lasse ich mich nicht ein. Als wir in Berlin auf dein Wohl getrunken haben, die Ohren müssen dir geklungen haben. Weißt du, was dein Vetter dabei gesagt hat? Gewiss was Albernes. Darin ist er groß. Das ist der schwärzeste Undank, den ich je erlebt habe. Lassen wir Effi leben, hat er gesagt, meine schöne Cousine. Wissen Sie, Innstetten, dass ich sie am liebsten fordern und totschießen möchte, denn Effi ist ein Engel. Und Sie haben mich um diesen Engel gebracht. Und dabei hat er so ernst ausgesehen und so wehmütig, dass man es beinahe hätte glauben können. Ja, diese Stimmung kenne ich an ihm. Bei der wievielten Flasche wart ihr? Ich habe es nicht mehr gegenwärtig. Vielleicht hätte ich das auch damals nicht mehr sagen können. Aber ich glaube, dass es ihm ganz ernst war. Vielleicht wäre es auch das Richtige gewesen. Glaubst du nicht, dass du mit ihm hättest leben können? Leben können? Das ist wenig. Aber beinahe möchte ich sagen, ich hätte auch nicht einmal mit ihm leben können. Warum nicht? Er ist wirklich ein netter Mensch und auch ganz gescheit. Ja, das ist er. Aber? Aber er ist dalbrig. Und das ist keine Eigenschaft, die wir Frauen lieben. Auch nicht einmal dann, wenn wir noch halbe Kinder sind. Das Dalbrige, das ist nicht unsere Sache. Männer müssen Männer sein. Gut, dass du das sagst. Teufel, da muss man sich ja zusammennehmen. Ein Glück, dass sich von sowas, das wie Zusammennehmen aussieht, oder das wenigstens ein Zusammennehmen in Zukunft fordert, so gut wie direkt herkomme. Sag, wie denkst du dir ein Ministerium? Ein Ministerium? Das kann zweierlei sein. Es können Menschen sein, die den Staat regieren. Es kann auch bloß ein Haus sein. Und könntest du dich entschließen, in solchem Haus zu wohnen? Ich meine, in solchem Ministerium. Um Gottes Willen, geht's. Sie haben dich doch nicht zum Minister gemacht. Gieshübler hat schon sowas gesagt. Gott, und ich bin erst 18. Nein, nicht Minister. Soweit sind wir noch nicht, aber vielleicht kommen noch allerhand Gaben in mir heraus. Und dann ist es nicht unmöglich. Also jetzt noch nicht. Noch nicht Minister. Nein. Und wir werden noch nicht einmal in einem Ministerium wohnen. Aber ich werde täglich ins Ministerium gehen, wie ich jetzt in unser Landratsamt gehe. Und du wirst eine Ministerialrätin sein und in Berlin leben. In einem halben Jahr wirst du kaum noch wissen, dass du hier in Kessin gewesen bist. Und dass du hier nichts gehabt hast als Gieshübler und die Dünen. Gott sei Dank. Effi, was hast du? Was hast du denn? Ich dachte, du hättest hier glückliche Tage verlebt und nun rufst du Gott sei Dank? Glückliche Tage. Ja, gewiss glückliche Tage, aber doch auch andere. Nie bin ich die Angst hier ganz losgeworden, nie. Und die letzten Nächte, wo du fort warst, war es auch wieder da. Es schlurrte wieder oben und Rollo schlug wieder an. Und ein ganzes Jahr lang und länger habe ich mich in diesem Haus gefürchtet. Wenn ich von hier fortkomme, denke ich, werde ich wieder frei sein. Innstetten war jedem Wort gefolgt. Er fühlte einen leisen Argwohn. Aber er hatte lange genug gelebt, um zu wissen, dass alle Zeichen trügen und dass wir in unserer Eifersucht trotz ihrer 100 Augen oft noch mehr in die Irre gehen als in der Blindheit unseres Vertrauens. Es konnte ja so sein, wie sie sagte. Und wenn es so war, warum sollte sie nicht ausrufen, Gott sei Dank? Verzeih, ich war so überrascht. Freilich wohl meine Schuld. Ich bin immer zu sehr mit mir beschäftigt gewesen. Wir Männer sind alle Egoisten. Am anderen Morgen nahmen beide gemeinschaftlich ihr etwas verspätetes Frühstück. Ich habe mir's überlegt. Du hast nicht so ganz Unrecht mit allem, was du gegen unser Haus hier gesagt hast. Alles altmodisch. Kein Platz für eine junge, verwöhnte Frau. Allen Gutes hat Berlin gewiss. Spukhäuser gibt es da nicht. Soll die auch herkommen? Aber wer sucht uns eine Wohnung? Ich kann doch nicht Vetter Briest auf die Suche schicken. Oder gar die Tanten. Die finden alles gut genug. Tja, das Wohnungssuchen. Das macht einem keiner recht. Ich denke, da musst du selber hin. Und wann meinst du? Mitte März. Oh, das ist viel zu spät, Gerd. Das ist ja alles fort. Die guten Wohnungen werden nicht auf uns warten. Ich bin seit gestern wieder hier. Ich kann doch nicht sagen, reise morgen. Bin ja froh, dass ich dich wieder habe. Nein, nein, so soll es auch nicht sein. Nicht heute und nicht morgen, aber doch in den nächsten Tagen. Und wenn ich was finde, so bin ich rasch wieder zurück. Ich weiß auch schon, wo ich miete. Und wo? Das bleibt mein Geheimnis. Ich will auch ein Geheimnis haben. Damit will ich dich überraschen. In diesem Augenblick trat Johanna ein, um die Postsachen abzugeben. Das meiste war Dienstliches und Zeitungen. Danke. Ist auch ein Brief für dich. Wenn ich nicht irre, die Handschrift der Mama. Ja, von der Mama. Aber das ist nicht der Friesacker Poststempel. Sieh, das heißt deutlich Berlin. Freilich. Du tust es, aber es ein Wunder wäre. Die Mama will in Berlin sein und sie hat dir vom Hotel aus einen Brief geschrieben. Ja, so wird es sein. Aber ich ängstige mich doch beinahe. Obwohl der Niemeyer sagt zwar immer, wenn man sich ängstigt, ist es besser, als wenn man hofft. Was meinst du dazu? Ich meine, der Pastor ist doch dann nicht ganz auf der Höhe. Lies den Brief. Mein lieber Effi, seit 24 Stunden bin ich hier in Berlin. Hier erfahre ich, dass Innstetten ins Ministerium berufen worden ist. Ich bin ein wenig ärgerlich, dass man dergleichen von Dritten erfahren muss. Aber in meinem Stolz und meiner Freude sei euch verziehen. Ich habe es übrigens immer gewusst, dass aus ihm etwas werden würde. Nun kommt es dir zugute. Natürlich müsst ihr eine Wohnung haben und eine andere Einrichtung. Wenn du, meine liebe Effi, glaubst, meines Rates dabei bedürfen zu können, so komme, so rasch es dir deine Zeit erlaubt. Ich bleibe 8 Tage hier in Kur und wenn es nicht anschlägt, vielleicht noch etwas länger. Ich habe eine Privatwohnung in der Schadowstraße genommen. Neben der Meinigen sind noch Zimmer frei. Was es mit meinem Auge ist, darüber mündlich. Vorläufig beschäftigt mich nur eure Zukunft. Briest wird unendlich glücklich sein. Er tut immer so gleichgültig gegen dergleichen. Eigentlich hängt er aber mehr daran als ich. Grüße Innstetten, Küsse Anni, die du vielleicht mitbringst. Wie immer, deine dich zärtlich liebende Mutter. Nun? Du bleibst doch ruhig. Ach, Gerd. Das sind alles so seine zwei Seiten. Auf der einen Seite freue ich mich, Mama wiederzusehen. Vielleicht sogar schon in wenigen Tagen. Aber es spricht auch so vieles dagegen. Was? Mama, weißt du, kennt nur ihren eigenen Willen. Dem Papa gegenüber hat sie alles durchsetzen können. Aber ich möchte gern eine Wohnung haben, die nach meinem Geschmack ist. Und eine neue Einrichtung, die mir gefällt. Und das ist alles? Das wäre gerade genug. Aber es ist nicht alles. Und dann... Ich möchte nicht gleich wieder von dir fort. Sagst du so, weil du meine Schwäche kennst. Aber wir sind ja alle so eitel. Und ich will es glauben. Ich will es glauben und zugleich den Heroischen spielen. Den Entsagenden. Reise, sobald du es für nötig hältst. Vor deinem Herzen verantworten kannst. Was heißt das, vor meinem Herzen verantworten? Damit schiebst du mir eine Zärtlichkeitsrolle zu. Und ich muss dir dann aus reiner Koketterie sagen, ach Giert, dann reise ich nie. Oder sowas ähnliches. Du bist mir zu fein. Ich dachte immer, du wärst ein Kind, aber du hast das Maß wie alle anderen. Lassen wir das. Oder wie dein Vater immer sagt, das ist ein zu weites Feld. Also wann willst du fort? Heute haben wir Dienstag. Sagen wir also Freitagmittag mit dem Chef. Dann bin ich am Abend in Berlin. Abgemacht. Wann zurück? Sagen wir Montagabend. Das sind dann 3 Tage. Das geht nicht, das ist zu früh. In 3 Tagen kannst du es nicht schaffen. Und so rasch lässt dich die Mama auch nicht fort. Also, wir werden sehen. Gut. Am Donnerstag, am Tag vor der Abreise, ging Effi in die Stadt bis auf den Marktplatz und trat hier in die Apotheke ein. Ist der Herr Doktor zu Hause? Gewiss, gnädige Frau. Er ist hier niemand, liest die Zeitungen. Ich werde ihn doch nicht stören. Oh, nie. Welche Ehre! Hier unter meinen Retorten. Darf ich die gnädige Frau auffordern, einen Augenblick Platz zu nehmen? Gewiss, liebe Gieshüble. Aber auch wirklich nur einen Augenblick. Ich will Ihnen Adieu sagen. Aber meine gnädigste Frau, Sie kommen ja doch wieder. Ich habe gehört, nur auf 3-4 Tage. Ja, ich soll wiederkommen. Es ist sogar verabredet, dass ich spätestens in einer Woche wieder in Kessin bin. Aber ich könnte doch auch nicht wiederkommen. Wie meinen Sie das? Muss ich Ihnen sagen, welche 1000 Möglichkeiten es gibt. Ich sehe, Sie wollen mir sagen, dass ich noch zu jung sei. Auch Junge können sterben. Und dann so vieles andere noch. Und da will ich doch lieber Abschied nehmen von Ihnen, als wäre es für immer. Aber meine gnädigste Frau... Als wäre es für immer. Und ich will Ihnen danken, lieber Gieshübler. Denn Sie waren das Beste hier. Natürlich, weil Sie der Beste waren. Und wenn ich 100 Jahre alt würde, so werde ich Sie nicht vergessen. Ich habe mich hier mitunter sehr einsam gefühlt. Und mitunter war mir so schwer ums Herz. Schwerer, als Sie wissen können. Ich habe es nicht immer richtig eingerichtet. Aber wenn ich Sie gesehen habe vom ersten Tag an, dann habe ich mich immer wohler gefühlt. Und auch besser. Aber meine gnädigste Frau... Und dafür wollte ich Ihnen danken. Ich werde schreiben. Damit ging Effi. Gieshübler begleitete sie bis auf den Platz hinaus. Er war wie benommen. So sehr, dass er über das, was sie gesprochen hatte, ganz hinweg sah. Effi ging wieder nach Haus. Bringen Sie mir die Lampe, Johanna. In mein Schlafzimmer. Und dann eine Tasse Tee. Mir ist kalt. Ich möchte nicht warten, bis der Herr wieder da ist. Beides kam. Effi saß schon in ihrem kleinen Schreibtisch. Ein Briefbogen vor sich. Die Feder in der Hand. Bitte, Johanna, den Tee auf den Tisch stellen. Als Johanna das Zimmer wieder verlassen hatte, schloss Effi sich ein, sah einen Augenblick in den Spiegel und setzte sich dann wieder. Und nun schrieb sie, ich reise morgen mit dem Schiff und dies sind Abschiedszeilen. Innstetten erwartet mich in wenig Tagen zurück, aber ich komme nicht wieder. Warum ich nicht wiederkomme, Sie wissen es. Es wäre das Beste gewesen, ich hätte dieses Stück Erde nie gesehen.